Bewusstsein mit ner eigenen Band. Ein Gitarrist sein, den jedes Kind schon kennt. Und unter ihm, da tobte der Verkehr. Der große Straße und ganz oben drunter her. Ein Gitarrist sein mit ner eigenen Band. Ein Gitarrist sein, den jedes Kind schon kennt. Als Junge eingetreten.